Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden in Dänemark, Mali, Niger, Syrien, Äthiopien, China, Algerien, Nigeria, Indonesien und Peru Vorträge, Gesprächsrunden und Filmvorführungen statt. Bei Filmvorführungen wurden die TVIAK-Filme wie die feierlichen Veranstaltungen zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un, die Fahne der Partei der Arbeit Koreas und das Parteigründungsmonument gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil.